Krawallbrüder aus dem Saarland. Sag Leute, was wollt ihr? Weil was mit dir? Kommt ihr dann her? Weil wir sind wir. Sag Leute, was wollt ihr? Heu Musik und auch wie wir. Ist in rauen Mengen hier. Weil wir sind wir. Was ihr auf den Gleich geht, so ist ja, dann wird die Stimmung rot. Was habt ihr noch nie erlebt? Es wird gleich passieren. Es wird gleich passieren. Es wird gleich passieren.